Der Luftikus des Tages. Hat heute mit den Paralympics hier in Pyeongchang beginnen zu tun. Und wir haben gesagt, wir suchen jemanden, der jemals bei Paralympics dabei war. Und eines der Aushängeschilder des heimischen Sports, das kann man durchaus so sagen, hat sich bei uns gemeldet. Olympiamedaillengewinner, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ich glaube, es war in Athen die silberne. Aber am besten, das erzählt er uns selber. Wolfgang Dabernik, schönen guten Morgen, Wolfgang. Ja, guten Morgen. Hallo. Habe ich recht mit der silbernen? Ja, das stimmt. Das und es war Athen 2008? Nein, 2004. 2004 war ja. Athen, ja? Ja. Das sind natürlich unglaubliche Erinnerungen, kann ich mir vorstellen, Wolfgang, oder? Ja, das sind schon gewaltige Erinnerungen und das war schon das Highlight in meinem Sportlerleben. Du bist ein Radfahrer und ja. Dem Radfahren hast du aber auch deine Verletzung zu verdanken. Genau. Unter Anführungszeichen. Ja, ich habe 1994 eben bei einer Mountainbike-Tour einen schweren Sturz gehabt und habe mir da die zwei Halswirbel und einen Brustwirbel zerstört und erste Diagnose Querschnittlähmung. Mhm. Und nach einer langen Rehabilitationszeit habe ich mich eben über den Radsport wieder aus dieser misslichen Lage herausmanövriert. Und ja, Sport ist meine Therapie und mein Leben. Mhm. Mhm. Und deine Frau, die hat genauso und fest, meine Frau. Die hat genauso, genau. mitgeholfen. Die hat mich da total unterstützt und ja, wenn das Umfeld nicht passt, dann geht es wahrscheinlich so oder so. Schlimmer. Wolfgang, wir haben einen gemeinsamen Freund, den Michael Kurz aus dem Lesachtal, mit dem ich auch schon einmal Radfahren durfte, wobei, also er ist ganz gemütlich geholt und ich bin. Also meine Zunge war schon am Boden und Gott sei Dank hat der Michael viel geredet. Normalerweise. Ja, der Michael, der treibt schon mich auch manchmal ein, meine Leistungsgrenzen. Das beruhigt mich sehr. Und er lacht dabei nicht. Ja. Der kennt da nichts. Ne? Ja. Und er hat mir, ich habe ihn eben kurz früher, wie ich da angerufen habe bei euch, habe ihm ein WhatsApp geschickt und er hat mir schon zurückgeschrieben, ob sei Honig, weil es ja jetzt auch Imker okay. Schlecht ist, weil ich wieder vor ihm. Weil er war ja schon viermal bei Paralympics. Eben, genau. Du warst zweimal, dreimal. Ich war zweimal. Ich war in Athen und in Peking als Radfahrer. Mhm. Und er war einmal mit mir als Radfahrer in Athen, da waren wir Zimmerkollegen und dann dreimal als Wintersportler. Und er macht ja jetzt noch die ersten Sachen, zum Beispiel den Trauradweg in einem Tag, habe ich gesehen. Ja, den Trauradweg in einem Tag. Dann sind wir da vor 2 Jahren Trondheim-Oslo in Norwegen gefahren. Letzten Sommer den Stoneman in den Dolomiten, da haben wir jetzt eher Filmpremiere gehabt und ja, ganz tolle Touren, was ich da mit Menschen mache. Vielleicht darf ich wieder mal mitfahren, wenn ihr vielleicht eine gemütliche Ausflugsfahrt macht. Also ja, da wird man sehr freuen. Nichts Ernsthaftes, sondern für euch eine Ausflugsfahrt und ich bin danach jenseits meiner Grenzen. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube das schon, Wolfgang. Ich glaube das schon. Bei den Einkehrschwingen sind wir dann wieder gleich. Okay, ja, da könnte es euch durchaus passieren, dass ihr euch abhängt. Na, da wird man uns aber sehr freuen. Das machen wir ganz bestimmt, Wolfgang. Ja. Michael, schöne Grüße, wenn du von ihm hörst. Danke, ja, wir werden ausrichten. Würde mich freuen, wenn es einmal klappt, dass wir zwei miteinander was machen, gell? Ja, super. Das freuen wir. Wolfgang, alles Liebe. Danke vielmals für den Anruf, gell? Danke vielmals. Ciao, danke. Baba. Servus. Baba. 5 Minuten noch, dann ist es 8 Uhr.